Jetzt geht der Kampf erst recht weiter. Sender Wirwolf, Sender der deutschen Freiheitsbewegung in den vom Feind besetzten Gebieten. Thank you.